Kapitel 9. Dekodiert. Leider sind die Nachrichten, die im Sommer 2019 eintreffen, nicht alle gut. Wir waren nicht sicher, wie die DNA-Erhaltung in den immerhin 9000 Jahren alten Knochen ist, berichtet Wolfgang Haag vom MPI für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Deshalb hatten wir mit der Beprobung der Schamanin begonnen. Würden die Knochen einer Erwachsenen keine Ergebnisse liefern, müsste man sein genetisches Glück bei einem nur wenige Monate alt gewordenen Kind gar nicht erst versuchen. Und es hatte schlecht angefangen. Eine aus dem Oberschenkelknochen der Frau entnommene Probe lieferte nicht genügend DNA. Das war eine Überraschung. Augenscheinlich waren ihre Langknochen gut erhalten. Also griff man auf eines ihrer Felsenbeine zurück. Eben jene Knochen hinter dem Ohr, welche die besten Erhaltungsbedingungen fürs Erbmaterial bieten. Und das funktionierte. Doch beim Kind haben wir keines der Felsenbeine. Die wurden nicht gefunden. Vermutlich wurden sie bei der Bergung 1934 übersehen, so winzig wie sie sind. Nach dem Fehlschlag mit dem massiven Oberschenkel einer erwachsenen Frau war eine Beprobung der Knöchelchen eines Säuglings nicht zu rechtfertigen, sagt Haag. Es tut mir leid. Enttäuschung macht sich breit. Was hätten wir nicht dafür gegeben, zu erfahren, ob die Schamanin die Mutter war oder nicht? Das ist nicht unserer sentimentalen Ader geschuldet, sondern ein für die Beurteilung des Grabbefundes maßgeblicher Faktor. Handelt es sich nicht um Mutter und Kind, drängt die Frage, warum zwei Personen zum gleichen Zeitpunkt starben, noch stärker in den Vordergrund. Dann rückt auch die Option Menschenopfer in den Bereich des Möglichen. Und überhaupt, sollten wir nie erfahren, ob es ein Mädchen oder ein Junge war? Natürlich stimmen wir der Entscheidung des MPI zu. Diese kaum mehr als zwei Handvoll zarter Knochen in Mitleidenschaft zu ziehen, mit äußerst zweifelhafter Aussicht auf Erfolg, ist nicht vertretbar. Doch wer weiß, trösten wir uns, vielleicht bringen die weiteren Untersuchungen irgendwelche Hinweise. Allzu lang währt die Enttäuschung nicht, denn die zweite Beprobung der Schamanin hatte sich als voller Erfolg erwiesen. Das Felsenbein lieferte einen sehr hohen Anteil ihrer DNA, sagt Haag.